Wissenschaft im Brennpunkt. Nahrung für 9 Milliarden. Ein kleines Maisfeld auf einer Versuchsstation mitten auf dem platten Land in Sambia. Es ist früh am Tag, trotzdem ist es schon warm, die Luft feucht. Die Pflanzen stehen mannshoch. Am Feldrand ein paar kleine Schilder, ordentlich beschriftet. Hier werden neue, ungewöhnliche Maissorten getestet. Ungewöhnlich vor allem die Farbe der Maiskörner. Orangefarbener Mais ist viel schöner als gelber. Und dahinter steht eine Idee, die wirklich funktionieren könnte. Wer weiß. Mehr Vitamin im Mais. Neue Pflanzen gegen den Mangel. Eine Sendung von Katrin Zöfel. So I'm looking at this ear. I'm pulling back the husk. Der Forscher Torbert Rochford schält die Hüllblätter von einem jungen Maiskolben ab, sodass der Kolben mit den Körnern sichtbar wird. Es ist noch ein bisschen zu früh, er ist noch nicht ganz reif. Aber man sieht es trotzdem, da ist ein leichter Orangeschimmer. Die Carotinoide, die den Maiskörnern ihre Farbe geben, werden erst kurz vor der Reife gebildet. Der Kolben wird also noch richtig orange. Rochford ist Professor für Maisgenetik an der US-Universität Purdue. In dem Mais, den er gerade in der Hand hält, stecken gut 10 Jahre seiner Arbeit. Farbstoff im Korn, das sei, sagt er, für die Pflanzen purer Luxus und deshalb von der Evolution ursprünglich nicht vorgesehen. Rochford nimmt eins der großen langen Blätter zwischen die Finger. Carotinoide werden nur hier, in den Blättern gebraucht. Sie schützen den Photosyntheseapparat. Der Urmais hatte deshalb auch nur weiße Körner. Im Laufe der Zeit gab es aber immer wieder zufällige Mutationen, die das ganze System durcheinander brachten und die Synthese von Farbstoffen im Korn aktivierten. Es gibt pinken Mais, gelben Mais, roten und sogar dunkelvioletten Mais. Jede Farbe entsteht durch einen anderen Mix aus Carotinoiden und weiteren Pflanzenfarbstoffen. Der Mais allerdings, der auf der Welt angebaut und gegessen wird, ist größtenteils weiß oder gelb. Beide Varianten sind fast oder ganz frei von Carotinoiden. Was lag also näher, als die zufälligen Varianten im Maisgenom neu zu kombinieren? Der perfekte orangefarbene Mais wäre für mich einer mit reichlich Beta-Carotin, also Pro-Vitamin A. Dazu Zeaxanthin und Lutein. Diese beiden sind wichtig für gesunde Augen. Tatsächlich konnten die Forscher den Gehalt all dieser Carotinoide inzwischen deutlich steigern. Auch das Zuchtziel leuchtend orange ist erreicht. So erkennt jeder den neuen Mais auf den ersten Blick. Rochford hat dafür mit seinen Kollegen jahrelang kleinteilige Fahnderarbeit geleistet. Welche Gene spielen welche Rolle? Und wo im Erbgut liegen sie? Aus all diesen Details entstand eine Art Plan des Maisgenoms. Mit dem in der Hand können Züchter schneller und effizienter als bisher bestimmte Eigenschaften neu kombinieren. Für Rochford bleiben inzwischen nur noch wenige Wünsche offen. Wir wollen, dass der Mais in der Lagerungszeit weniger Vitamin und Carotinoide verliert. Und wir könnten den Gesamtgehalt an Carotinoiden noch weiter steigern. Der Löwenanteil seiner Arbeit ist erledigt. Wenn alles gut geht, kommt der neue Mais zur nächsten Pflanzsaison auf den Markt. 5 Sorten durchlaufen gerade die letzte Testphase für die Freigabe durch die Behörden. Für die Maisforscher von Harvest Plus, der federführenden Organisation hinter dem Projekt, ist das ein besonderer Moment. Auch deshalb haben sie ihr jährliches Arbeitstreffen nach Sambia verlegt. Mehr als 50 Fachleute aus der ganzen Welt sind gekommen. Heute ist Feldtag. Die Forscher besuchen insgesamt 3 sambische Versuchsstationen. Unter ihnen ist auch Howard Buys. Der Ökonom steht am Feldrand und hört den fachsimpelnden Kollegen zu. Von den Details der Maiszucht versteht er wenig, sagt er. Trotzdem ist es auch sein Traum, der da gerade wahr wird. Nach immerhin gut 20 Jahren. The idea appealed to me that if we got the plants to do the work. Ich fand die Idee faszinierend, dass man Pflanzen einfach dazu bringt, mehr Minerale und Vitamine in ihre Samen oder Knollen zu packen. Als Ökonom dachte ich mir, Es wäre viel billiger, als Jahr für Jahr Geld für Tabletten mit Vitaminen und Mineralen auszugeben. Anfang der 1990er arbeitete Buys beim Internationalen Institut für Ernährungspolitik, IFPRI, in Washington. Sein Auftrag war herauszufinden, was man tun könnte, um den weltweiten Mangel an Mikronährstoffen zu lindern. Doch als er mit seiner Idee hausieren ging, stieß er auf Widerstand. Fast alle sagten mir, meine Idee sei schlecht. Punkt 1, Züchtung sei zuallererst dazu da, für starke, gesunde Pflanzen mit guten Erträgen zu sorgen. Das helfe armen Bauern am meisten und sei schon komplex genug. Punkt 2, sie waren sich sicher, wenn man auf höhere Nährstoffgehalte züchten würde, bekäme man niedrigere Ernten. Ackerpflanzen mit wenig Ertrag würde kein Bauer freiwillig anbauen, wie gesund sie auch sein mochten. Buys war kurz davor, sein Konzept aufzugeben. Doch ein Treffen mit Fachleuten der Cornell-Universität im Osten der USA stand noch in seinem Kalender. Also fuhr er hin. Und dieser Mann am Ende des Tisches stand auf und sagte, da stand dieser Mann am Ende des Konferenztisches auf und sagte, es sei nur gut, wenn man auf mehr Nährstoffe züchte. Pflanzen brauchen Minerale genauso wie die Menschen. Der Mann, der da am Tisch aufstand, war der Pflanzenphysiologe Ross Welch. Was er sagte, galt zwar nicht unbedingt für Vitamine, aber immerhin für Minerale. Buys ging also noch einmal hausieren. Diesmal zusammen mit Welch und noch einem Forscher aus Australien. Und tatsächlich. Züchter für Reis, Mais, Weizen, Perlhirse, Bohnen und für Cassava interessierten sich jetzt für sein Konzept. Er stieß sogar auf Süßkartoffelzüchter, die mit einem ähnlichen Ansatz schon erste Ergebnisse vorzuweisen hatten. Und es fand sich ein Geldgeber. Das dänische Entwicklungshilfeprogramm gab 3 Millionen US-Dollar. Das war genug, um loszulegen. Am Anfang ist der Aufwand noch nicht so hoch. Die Züchter durchsuchten ihre Saatgutbanken nach nährstoffreichen Varianten. Und wir fragten Ernährungsexperten, wie hoch wir das Ziel für die Nährstoffgehalte setzen sollten. Ihr Rat war, jede unserer Pflanzen sollte ungefähr den halben Tagesbedarf für das jeweilige Mineral oder Vitamin decken. Die Forscher legten sich auf 3 Nährstoffe fest: Eisen, Zink und Vitamin A. Für jede Ackerfrucht wurden also 3 Zielmarken gesetzt, auch für Mais. Wir fragten die Züchter, könnt ihr pro Gramm Mais auf 15 Milligramm pro Vitamin A züchten? Sie schauten sich ihre Daten an und sagten, ja, das müsste gehen. Was Zink und Eisen anging, winkten sie ab. Sie hatten in ihren Saatgutbanken keinen Mais mit hohen Eisen- oder Zinkgehalten gefunden. Also hatten sie nichts, womit sie züchten konnten. Deshalb züchten wir bei Mais nur auf Pro-Vitamin A. Das war der Beginn der Geschichte von Harvest Plus. Die Initiative wurde 2003 offiziell gegründet, mit Hauptsitz Washington D.C. Sie gehört zum Netzwerk der CGIAR Center und bündelt einen Großteil der Forschungsanstrengungen weltweit. Ihre Arbeit ist nicht auf Profit ausgelegt und wird finanziert von privaten Stiftungen, einzelnen Staaten und der Weltbank. Wir sind ja immer noch dabei zu beweisen, dass unsere Strategie gut ist. Wir müssen den Gesundheitseffekt für die Menschen noch sicher nachweisen. Da haben wir zwar erste Studienergebnisse, aber erst jetzt laufen 2 wirklich große Studien dazu an. Und die nächste große Frage ist, ob die neuen Sorten von den Bauern tatsächlich angenommen werden. Und zwar so großflächig, dass es einen spürbaren Effekt auf die Gesundheit der ganzen Bevölkerung gibt. Torbert Rochford sucht seinen Kollegen, den Maiszüchter Kevin Pixley. Der allerdings ist zwischen den mannshohen Maispflanzen kaum zu finden. Kevin Pixley leitet am Internationalen Zentrum für Mais- und Weizenforschung, CIMMYT in Mexiko, das Maisprogramm für Harvest Plus. Er hat die carotinoidreichen Varianten von Torbert Rochford mit Zuchtlinien aus seinem Institut gekreuzt. Und das nicht nur einmal. Jeder Züchter kreuzt seine Linien immer wieder, so dass er unter vielen neuen Kreuzungen die besten auswählen kann. Pixley schaut sich im Feld um. Hier stehen die potenziellen Nachfolger der ersten 5 Sorten, die bald auf den Markt kommen sollen. Hier wächst die 2. Generation heran. Der Züchter bleibt bei einer Pflanzenreihe stehen. Deren Blätter sind mit länglichen, grauen Flecken übersät. When you see a hybrid like this, it's both bad and good. It's good news and bad news. It's bad news because clearly this hybrid isn't good enough. Diese Kreuzung ist offensichtlich nicht gut genug. Sie ist zu anfällig für die Blattfleckenkrankheit. Das ist eine Pilzkrankheit, die diese grauen Flecken hervorruft. Die gute Nachricht ist, dass hier direkt neben den kranken Pflanzen eine andere Kreuzung völlig gesund aussieht. Also wissen wir, der Pilz, der die Krankheit auslöst, ist da. Die Sorte, die trotzdem gesund bleibt, muss also resistent dagegen sein. Damit hat die Sorte ohne graue Flecken einen wichtigen Test bestanden. Der Saatgutmarkt in Sambia funktioniere gut, erklärt Pixley. Es gibt geeignete Sorten für Großbauern genauso wie für kleine Bauern. Um Marktanteile erobern zu können, müssen die Neuheiten von Harvest Plus also sehr ausgereift sein. Pixley arbeitet deshalb mit den Züchtern des sambischen staatlichen Forschungsinstituts SARI und der afrikanischen Saatgutfirma Seedco zusammen. Die allerersten Kreuzungen hat er noch in Mexiko getestet. Aber die meisten Versuche führen die Partner nun vor Ort durch. Am Ende sollen die Maispflanzen schließlich nicht in Mexiko, sondern in Sambia gute Erträge bringen. Züchtung sei ein zähes Geschäft, sagt Pixley. Eine erfolgreiche Sorte hat mehrere Jahre Entwicklung am Forschungsinstitut hinter sich und 3, 4 Testjahre im Zielland. This year we might have a drought. Im einen Jahr gibt es eine Dürre, dann einen Hagelsturm, im nächsten Jahr vielleicht viel zu viel Regen, schließlich kommen Termiten und nagen die Wurzeln an. All das ist möglich. Außerdem hat jeder Standort so seine 4, 5 typischen Pflanzenkrankheiten. Aber auch die treten nicht in einem Jahr alle auf einmal auf. Deshalb pflanzen wir jede neue Kreuzung 3, 4 Jahre lang an mehreren sehr unterschiedlichen Standorten an. So sehen wir, was welche Sorte aushält. Die besten aus einem Jahr werden im nächsten Jahr weiter getestet. So können wir einigermaßen sicher sein, dass schließlich eine sehr gute neue Sorte dabei herauskommt. Für den Anfang arbeiten Pixley und seine sambischen Kollegen auf sogenannte Hybridsorten hin. Das sind besonders leistungsstarke, ertragreiche Sorten, die vor allem von Großbauern, aber auch von kleineren Bauern im Umfeld der Städte angebaut werden. Der Nachteil? Das Saatgut muss jedes Jahr neu gekauft werden. Simplere Sorten, die jeder Bauer selbst vermehren kann, sind zwar in der Entwicklung, sollen in Sambia aber erst 2015 auf den Markt kommen. Immerhin, die Rechte an allen Sorten bleiben bei Harvest Plus und den Forschungsinstituten. Ein Hof in Kafue im Süden Sambias. Die Gegend ist flach, geprägt von Grasland. Neben dem Haus stehen 2 Scheunen. Ziegen, Hühner, ein Hund. Im Schatten einiger Bäume sitzen 15 Frauen. Ein weißer Plastikeimer mit dampfenden Maiskolben macht die Runde. Es ist orangener Mais. As for us Zambians, maize is our staple food. Für uns Sambier ist Mais das Grundnahrungsmittel. Ohne Mais hungern wir. Morgens gibt es Brei aus grobem Maismehl, mittags essen wir Nshima aus feinem Maismehl und zum Abendessen wieder Nshima. Bridget Kapopo ist 51, Mutter von 5 Kindern und verwitwet. Die Verantwortung für den Hof trägt sie praktisch allein. Die Frauen, die mit ihr im Schatten sitzen, gehören wie sie zum Chikoka Women's Club. Regelmäßig schickt die sambische Regierung landwirtschaftliche Berater auf die Dörfer, auch hierher. Die Berater haben den Frauen ein kleines Päckchen Saatgut für den orangenen Mais gegeben, noch vor der offiziellen Freigabe. Then we said, yes, it's welcome. We want to try it. Wir haben gleich gesagt, das probieren wir. Die Berater sagen, dass darin viel Vitamin A ist, also genau dasselbe, was unsere Kinder als Tabletten in der Klinik bekommen, bis sie 5 Jahre alt sind. Wir wissen, dass das für gute Augen und das Immunsystem wichtig ist. Warum pflanzen die Frauen nicht mehr Gemüse an? Karotten zum Beispiel, die auch viel Vitamin A enthalten würden. Genau wie der neue Mais. We can plant, but not a big portion. Wir pflanzen Karotten und Gemüse an, aber nicht so viel. Mais ist leicht anzubauen. Man sät, erntet und hat ein ganzes Jahr lang davon zu essen. Karotten kann man nicht gut lagern, also muss man sie alle paar Wochen neu pflanzen. Das kann keine von uns leisten. Die Bauern aus der Nachbarschaft, erzählt Kapopo, fragen, wo die Gruppe das Saatgut her hat und wo man es für die nächste Saison bekommen kann. Genau darauf hatten die Regierungsberater gehofft. Sie wollen, dass sich die Nachricht von dem neuen Mais verbreitet und so die Nachfrage nach Saatgut fast von selbst entsteht. Ein Überblick über die wichtigsten Ernährungsmängel. Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation WHO haben in Afrika etwa ein Drittel aller Kinder unter 5 Jahren spürbaren Vitamin-A-Mangel. Weltweit etwa jedes vierte Kind unter 5. Die Zahlen dazu sind bis heute nicht eindeutig, auch weil die Messmethoden zum Teil immer noch umstritten, teuer oder sogar widersprüchlich sind. Noch häufiger ist Eisenmangel. Auch hier fehlt eine einheitliche Messmethode und es gibt selbst von der WHO wieder nur eine Schätzung. Jedem zweiten Vorschulkind und jeder zweiten schwangeren Frau in Entwicklungsländern fehlt es demnach an Eisen. Der dritte Mangelkandidat ist Zink. Hier sind die Zahlen noch dünner gesät. Erst seit 2007 gibt es eine aussagekräftige Methode, um den Zinkstatus eines Menschen zu erfassen. Experten schätzen, dass Zinkmangel sogar mehr Menschen betreffen könnte als der Mangel an Eisen oder Vitamin A. Zusammengenommen beeinträchtigt versteckter Hunger mehr Menschen als der ganz normale, offensichtliche Hunger aus Mangel an Kalorien. Die Schätzungen gehen bis zu 3 Milliarden Menschen, also fast der Hälfte aller Menschen auf der Erde, und zwar in Entwicklungsländern wie in Industriestaaten. In beiden Fällen gilt, es werden viele, teils zu viele Kalorien konsumiert, ob als Kohlenhydrat oder als Eiweiß. Mikronährstoffe dagegen fallen unter den Tisch. Viele Regierungen versuchen seit gut 10 Jahren, das Problem mit Tabletten zu lösen. Das tun sie, wie von der WHO empfohlen, gezielt für die Bevölkerungsschichten, die am stärksten betroffen sind. Die sambische Regierung verteilt 2-mal jährlich Vitamin-A-Tabletten an schwangere Frauen und an Kinder unter 5 Jahren. Außerdem schreibt sie gesetzlich vor, dass bei der Verarbeitung von raffiniertem Zucker Vitamin A zugegeben wird. Studien belegen, dass all diese Maßnahmen durchaus einen positiven Effekt haben. Doch der Mangel in der Ernährung wird nicht behoben. Und es bleibt immer das Risiko, dass die Menschen zu viel Vitamin A abbekommen. An der Wurzel gepackt wäre das Problem erst, wenn in der täglichen Nahrung alles drin wäre, was der Mensch braucht. Können Pflanzen wie der orangene Mais das Problem vielleicht besser lösen? 2 Studien laufen in diesen Wochen in Sambia an, um diese Frage zu klären. Studie 1 von der Universität Wisconsin prüft detailliert, ob die Maiskarotenoide vom Körper aufgenommen werden und wie sie den Vitamin-A-Haushalt verändern. Studie 2 konzentriert sich auf den leicht messbaren Vitamin-A-Spiegel im Blut und offensichtliche Mangelsymptome bei Kindern. Amanda Palmer von der Johns Hopkins Universität leitet diese Studie vor Ort. Wir werden einfach ausprobieren, was passiert, wenn Kinder den orangenen Mais täglich essen. Wir begleiten dafür 1250 Kinder in einer ländlichen Gegend 6 Monate lang. Die einen bekommen den Mais, die anderen nicht. Davor und danach messen wir den Vitamin-A-Blutspiegel und untersuchen die Augen der Kinder auf Defekte, die für Vitamin-A-Mangel typisch sind. Wenn unser Ergebnis am Ende ist, dass der orangene Mais den Mangel lindert, dann könnte es tatsächlich sein, dass Politiker sich entscheiden und sagen, ja, diesen Mais sollten alle bekommen. Viele Länder, nicht nur Sambia, sagt Palmer, würden lieber heute als morgen mit der Verteilung von Vitamin-A-Tabletten aufhören. Einfach, weil die Maßnahme Geld kostet. Aber das wäre ein Riesenfehler. Erst muss die Ernährungssituation besser werden, sonst kehrt der Mangel einfach zurück. Die Kindersterblichkeit würde wieder steigen, die Probleme mit den Augen würden zunehmen. Mitte 2013 wollen Palmer und ihre Kollegen erste Ergebnisse vorlegen. Doch längst nicht jeder Fachmann ist von dem Konzept, das Harvest Plus verfolgt, überzeugt. Zu kurz gesprungen, zu einfach gedacht, sagt der Sozioökonom Pablo Ezagirre. And I think a lot of the health issues that we're facing in this double burden of malnutrition, where you have people that are suffering from overconsumption. Viele Gesundheitsprobleme kommen doch daher, dass unsere Ernährung verarmt und das altes Wissen verloren geht. Man nimmt einfach hin, dass sich viele Menschen vor allem von Mais oder vor allem von Reis ernähren. Ich denke, es wäre besser, die Vielfalt der Lebensmittel zu fördern, statt sich mit der Monotonie abzufinden. Ezagirre arbeitet am Forschungsinstitut Bioversity International in Rom. In seinen Augen erinnert der Ansatz von Harvest Plus viel zu sehr an den umstrittenen goldenen Reis. Dieser gentechnisch mit Beta-Carotin angereicherte Reis hatte Anfang der 1990er Jahre viel Kritik provoziert. Zu Recht, findet Ezagirre. Das war sehr stark von der Technologie hergedacht. Anders ausgedrückt, es gab die neue Möglichkeit, Gene von einer Pflanze in eine andere zu schleusen. Also wollten die Forscher das auch anwenden. Die Befürworter behaupteten sogar, dass es keinen Reis gäbe, der viel Vitamin A enthält. Das war einfach falsch. In Nepal zum Beispiel gibt es viele alte, Vitamin A-reiche Sorten. Harvest Plus kommt ohne Gentechnik aus. Die Forscher nutzen die Vielfalt in den Saatgutbanken, um nahrhafte neue Sorten zu züchten. Trotzdem, bis 2013 werden umgerechnet 132 Millionen Euro in das Projekt fließen. Aus verschiedenen Geldtöpfen, unter anderem der Gates Foundation. Diese Mittel sehe Ezagirre lieber breiter investiert. There has been a change and we've been very much part of that change in Kenya. Wir haben zum Beispiel in Kenia versucht, die traditionellen Gemüsesorten in die Supermärkte zu bringen. Das hatte bisher noch keiner gemacht. Jetzt gibt es Amaranthblätter und andere Blattgemüse in einigen Supermärkten tatsächlich zu kaufen. Die sind gesund, passen in die Kultur und sie sind nicht teuer. And now it's, and you can see this in supermarkets throughout Kenya, are very large and well stocked and affordable. My name is Eric Boy, B-O-Y. Eric Boy sitzt am Abend in einer gepflegten Hotelbar. Es ist das Protea Hotel in Livingston im Westen Sambias. Das Abendessen ist gerade vorbei. Boys Kollegen sitzen zusammen und diskutieren. Harvest Plus hat in diesem Jahr nicht nur das Maisforschertreffen nach Sambia verlegt, sondern auch das Treffen aller Mitarbeiter. Es geht um die Strategie für die nächsten Jahre. Erfolge und Fehler werden besprochen. Der Guatemalteke Boy ist der leitende Ernährungswissenschaftler der Initiative. Wir nehmen das Hauptnahrungsmittel und prüfen, ob man es verbessern kann. Wir gleichen aus, was die Grüne Revolution in den 1960ern versäumt hat. Damals wollte man vor allem mehr Nahrung, mehr Kalorien. Das hat man geschafft. Jetzt kommt es darauf an, die Mikronährstoffe quasi nachzureichen. You can still have high yields, but you can increase the micronutrient content of those plants. Neben Boy sitzt Eliab Simpungwe. I'm a Zambian. I've grown up in a village. Ich bin Sambier und bin selbst in einem Dorf groß geworden. Ich weiß, was die Menschen auf dem Land zu essen haben. In mageren Zeiten gibt es nur noch Mais, dazu vielleicht ein bisschen Beilage, die konserviert wurde, indem man sie in der Sonne getrocknet hat. Da ist nicht mehr viel Nährwert übrig. Eliab Simpungwe leitet das Maisprogramm für Sambia. Es ist nicht leicht, sagt er, seine Landsleute, die seit Jahrzehnten ihren weißen oder gelben Mais gewohnt sind, von der Neuerung zu überzeugen. Schließlich geht es ums tägliche Brot. Die Leute müssen satt werden. Darauf kommt es ihnen zuallererst an. Sie brauchen Ernährungssicherheit. Von da aus gehen wir aber einen Schritt weiter. Sambias Regierung unterstützt die Idee. Im ganzen Land werden Demofelder mit orangenem Mais bepflanzt und Infotage für die Bauern organisiert. In anderen Ländern sind es andere Pflanzen, andere Nährstoffe, aber immer dasselbe Prinzip. Seit 2007 pflanzen Bauern in Uganda und Mosambik orangene Süßkartoffeln an. Inzwischen sind es dort geschätzte 200.000 Haushalte, die die Ackerfrucht nutzen. In Nigeria wurden gerade vor einigen Wochen drei Sorten orangener Cassava offiziell freigegeben. Außerdem gibt es Pläne für Asien. In Indien soll es noch in diesem Jahr eisenreiche Perlhirse-Varianten geben. 2013 dann zinkreichen Weizen für Indien und Pakistan und zinkreichen Reis für Indien und Bangladesch. Fehlt schließlich noch das Bohnenprogramm für Ruanda. Jeder isst Bohnen. Wir sagen zu Bohnen auch Fleisch des Ruandas. Sie sind unsere Eiweißlieferanten. Wer keine Bohnen gegessen hat, heißt es bei uns, hat eigentlich gar nicht gegessen. Das sagt Lester Katzweiro. Er leitet das nationale Programm für Ruanda. Beim Nährstofftest hatte sich zu Beginn der Arbeit von Harvest Plus gezeigt, dass sich der Eisengehalt bei Bohnen steigern lassen müsste. 4 neue Sorten sind nun schon auf dem Markt. Zurzeit folgen weitere 4. Wie beim Mais müssen sich die neuen Bohnen auf einem differenzierten Saatgutmarkt behaupten. In Rwanda we have 120 beans. Es gibt ungefähr 120 Bohnensorten. Keine davon hat mehr als 8% Marktanteil. Not a single variety commands more than 8%. Für die Züchter heißt das, sie müssen liefern, was die Bauern wollen, denn die haben die Wahl. Auf dem flachen Land, erzählt Katzweiro, sind rote Bohnen gefragt, in der Stadt eher helle Sorten. Außerdem setzen sich Kletterbohnen immer mehr gegen Buschbohnen durch. Sie bringen auf der gleichen Fläche den 4-fachen Ertrag. Die neuen Sorten, sagt Katzweiro, müssen mindestens genauso gut oder besser sein als das, was schon da ist. In vielen Ländern ist Harvest Plus an genau diesem Punkt. Die Forscher treten zum Test an, ob ihre Idee für die Wirklichkeit taugt. Wir hoffen, dass irgendwann Sorten, die neu auf den Markt kommen, wie selbstverständlich hohe Werte für Zink, Vitamin A oder Eisen haben. Worauf es jetzt aber ankommt, ist, dass wir mit dem Mais in Sambia, mit den Bohnen in Ruanda oder mit zinkreichem Reis in Bangladesch wirklich sichtbare Erfolge erzielen. Der Ökonom stellt sich gerne vor, dass vielleicht schon in 20 Jahren sambische Kinder verblüfft reagieren, wenn sie hören, dass Mais einmal weiß und nicht orange gewesen sein soll. Mehr Vitamin im Mais. Neue Pflanzen gegen den Mangel. Eine Sendung von Katrin Zöffel. Es sprachen Janina Sachau, Jochen Langner und Nicole Bogut. Produktion Axel Scheibchen. Redaktion Christiane Knoll.